Konntest du immer noch davon, dass dich jemand respektiert? Hoffst du irgendjemand nimmt dich ernst? Du interessierst die Menschen nicht und deshalb machst du andere schlecht. Andere, die besser sind als sie haben alle was getan. Du hast wieder keinen Plan. Mach dich lustig über sie. Du bist ja keiner Parasit. Alle haben was erreicht. Und du machst es dir wieder leicht. Mach dich lustig über sie. Du bist ja keiner Parasit. So zu sein wie ich. Hoffst du irgendjemand nimmt dich her? Du bist eben langweilig und deshalb machst du andere schlecht. Andere, die besser sind als du. Die haben alle was getan. Du hast wieder kein Plan. Mach dich lustig über sie. Du bist ja kein Parasit. Alle haben was erreicht. Du bist ja keiner Parasit. Alle haben was erreicht. Du machst es dir wieder leicht. Mach dich lustig über sie. Du bist ja keiner Parasit.